Alles so gut, Allah, dem Herrn der Welten, Allahs Segen und Heil und Herzlichkeit, unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam. Meine lieben Geschwister, viele Menschen in diesem Leben oder die Menschen allgemein suchen in diesem Leben nach Zufriedenheit und nach Glückseligkeit. Der eine sucht es in der Anhäufung des Vermögens, ein anderer sucht es darin, dass er in dieser Welt bestimmte Positionen und Rangstufen besetzt. Andere wiederum gehen den eigenen Gelüsten nach, ob das Kinder sind oder Töchter sind oder Eltern oder Ehepartner sind oder anderes. Aber die wahre Glückseligkeit, wie wir wissen, liegt zweifellos in der Umsetzung der Anordnungen Allahs subhanahu wa ta'ala und seines Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und da wir seit einigen Predigten darüber sprechen, welche Fehler Muslime heutzutage verhäuft machen, möchten wir heute über einen ganz wesentlichen Aspekt sprechen. Und zwar geht es darum, den Kontakt zu den Verwandten aufrechtzuerhalten. Die Verwandten, liebe Geschwister, den Kontakt mit ihnen aufrechtzuerhalten, was man auf Arabisch Wasl nennt, ist genau das Gegenteil von dem, dass man den Kontakt eben nicht aufrecht erhält, sondern ihn einfach so beibehält, wie er ist. Da er mich nicht anruft, rufe ich ihn auch nicht an und so weiter. Zur Kontaktpflege gehört es, dass man den Friedensgruß verbreitet, dass man ein Lächeln im Gesicht hat, dass man jemanden besucht, dass man jemanden finanziell unterstützt und vieles mehr. Der Bruch mit den Verwandten, liebe Geschwister, gehört zu den großen Sünden. Imam al-Qurtubi rahimahullah ta'ala sagt, dass die Gelehrten sich darüber einig sind, dass der Bruch des Kontaktes mit den Verwandten eine verbotene Sache darstellt. Allah subhanahu wa ta'ala hat in zahlreichen Versen darauf hingewiesen, wie wichtig es ist, den Kontakt zu pflegen. Er sagte unter anderem sinngemäß, und gibt dem nahe Verwandten sein Anrecht. Der Prophet alaihi salatu wassalam, als er einmal unterwegs war, kam ein Beduine bei ihm vorbei auf der Reise und er hielt die Zügel seiner Kamelstute fest und dann sagte er, O Muhammad, teile mir eine Sache mit, die mich dem Paradies näher bringt und mich vom Höllenfeuer entfernt. Da schaute der Prophet sallallahu alaihi wasallam, dann schaute er seine Freunde an und dann sagte er, was diesen da angeht, so hat Allah subhanahu wa ta'ala ihm wirklich Erfolg verliehen. Das heißt, Erfolg verliehen durch diese Frage, die er gestellt hat. Dann hat er die Frage noch einmal gestellt. Daraufhin antwortete der Prophet sallallahu alaihi wasallam, indem du Allah anbetest, ihm nichts beigesetzt, das Gebet verrichtest, die Zakat entrichtest und den Kontakt mit deinen Verwandten pflegst. Und jetzt lass die Kamelstute wieder frei. Als der Prophet sallallahu alaihi wasallam, nachdem der Mann sich von ihm abwandte, sagte er, wenn er sich an das hält, was ich ihm angeordnet habe, wird er den Paradiesgarten betreten. In einer anderen Überlieferung, Sahih Bukhari, sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, wer an Allah und den letzten Tag glaubt, soll den Kontakt zu seinen Verwandten pflegen. Und der Prophet alaihi salatu wasallam sagte ebenfalls, dass Allah azza wa jall, als er die Schöpfung erschuf und mit der Schöpfung fertig war, stand die Verwandtschaftsbande, der Ar-Rahim auf Arabisch, stand auf und sagte, O Allah, ich suche Zuflucht bei dir davor, dass jemand den Kontakt mit mir abbricht. Dann sagte Allah subhanahu wa ta'ala zu ihr, wärst du damit zufrieden, dass ich mit demjenigen Kontakt pflege, der auch mit dir den Kontakt pflegt, und dass ich mit dem abbreche, der auch mit dir abbricht? Da sagte die Verwandtschaftsbande, jawohl. Und dann sagte Allah subhanahu wa ta'ala, so wird es sein. Und Allahs Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagte, wenn ihr wollt, dann lest doch den Vers, wenn ihr euch abkehrt und auf Erden Unheil stiftet und die Verwandtschaftsbande nicht pflegt und dann sie abbricht, den Kontakt mit ihr abbricht, das sind jene, die Allah verflucht hat und die er taub und stumm gemacht hat. Wie kann man den Kontakt mit den Verwandten pflegen? Den Kontakt zu den Verwandten zu pflegen, Geschwister, bedeutet erst einmal nicht, dass man nur mit ihnen Kontakt pflegt, wenn sie mit einem selbst in Kontakt pflegen. Sondern der Prophet sagte, sallallahu alaihi wasallam, den Kontaktpflege bedeutet, dass man dass wenn der Kontakt nicht mehr da ist, ihn wieder herstellt. Und der Prophet alaihi salatu wasalam sagte in einer anderen Überlieferung, und das weist zwar auf eine weitere Form hin, wie man den Kontakt pflegt, und zwar durch das Spenden, wenn sie Arme oder Bedürftige sind. Er sagte, das Spenden für einen Bedürftigen gilt als Spende, aber das Spenden für einen Verwandten gilt zweifach, einmal als Spende und auch als Pflege dieses Kontaktes. Drittens, dass man Dua macht, ohne dass sie davon mitbekommen. Viertens, dass wenn es Streitigkeiten unter ihnen gibt, dass man diese Streitigkeiten löst und beseitigt und Frieden stiftet. Meine lieben Geschwister, vom Kontaktpflege mit Verwandten hat man viel Gutes. Eine Sache davon ist, dass Allah subhanahu wa ta'ala den Kontakt mit dir weiterhin pflegt. Zweitens ist es ein Grund dafür, dass man den Paradiesgarten betritt. Drittens ist es eine Nachahmung des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Viertens weist es darauf hin, dass dein Iman an Allah und den letzten Tag stark ist. Fünftens, es ist ein Grund dafür, dass Allah subhanahu wa ta'ala deine Lebenszeit verlängert und dir mehr Versorgung gewährt. Im Gegensatz dazu, derjenige, der den Kontakt mit den Verwandten abbricht, gehört nicht zu denjenigen, die den Paradiesgarten als Ersten betreten werden. So sagte er, sallallahu alaihi wasallam, wer den Kontakt mit den Verwandten abbricht, wird den Paradiesgarten nicht betreten. Das heißt, er wird nicht zu den Ersten gehören, die dort reingehen dürfen. Zweitens, derjenige, der den Kontakt mit den Verwandten abbricht, seine Taten werden nicht angenommen. So sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, die Taten der Kinder Adams werden jeden Donnerstag, das heißt Freitagnacht, Allah vorgelegt, und er nimmt nicht an von demjenigen, der den Kontakt mit den Verwandten abbricht. Drittens, man bekommt eine vorzeitige Strafe im Diesseits noch vor dem Jenseits. So sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, es gibt keine Sünden, die bei denen Allah subhanahu wa ta'ala eher einen Menschen in diesem Leben noch bestraft, zuzüglich zu dem, was er für ihn im Jenseits vorbereitet hat, als dass man anderen Menschen Unrecht tut und den Kontakt mit den Verwandten bricht. Es gibt viele Gründe, warum Menschen den Kontakt mit den Verwandten brechen. Die drei folgenden Gründe gehören dazu. Erstens, die Unwissenheit über die Vorzüglichkeit dieser Ibadah, wenn man sie umsetzt. Und welche Belohnung auf einen wartet, wenn man das macht, was Allah und seine Gesandten von einem verlangt haben. Zweitens, die Überheblichkeit. Manche Menschen sind reich oder Allah hat ihnen eine bestimmte Stufe in diesem Leben gegeben, bestimmte Rangstufe gegeben, bestimmte Position gegeben, bestimmtes Ansehen genießt er in der Gesellschaft und deswegen ist er anderen Menschen überheblich und möchte nicht mit ihnen den Kontakt beginnen zu pflegen, sondern er sagt, erst wenn sie anfangen, dann werde ich auch anfangen. Warum soll ich damit anfangen? Und drittens, ein weiterer Grund ist, dass die Menschen Leuten nachahmen, die es ihnen falsch vormachen, wie zum Beispiel jemand, der sieht, dass sein eigener Vater den Kontakt nicht hält zu dem Bruder oder zum Onkel oder wer auch immer. Und man wird auf diese Art und Weise genauso erzogen und man kommt deswegen auch gar nicht dazu, weil man ein schlechtes Vorbild hat. Wallahu a'lam.